Käse vor Podcast, eine Käse vor Live-Produktion. Der krasseste Podcast, den keiner hört. Dafür mit vier Talkmastern. Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zu Käse vor Podcast Folge 7. Ich war die letzten beiden, letzten drei Folgen. Ich weiß gar nicht mehr genau. Nicht dabei. Und mit dabei diesmal sind Malte und Finn und nicht Tilo. Yes. Okay. Moin. Tilo ist auf Party, hat er gesagt. Stimmt. Tilo ist auf dem Geburtstag. Saufen. Saufen klingt gut, das würde ich auch mal gerne wieder machen. Apropos, ich muss mein Bier aufmachen, das habe ich noch nicht getan. Malte, du hast auch gesagt, du trinkst ein Bier. Was trinkst du denn? Ich habe meins schon aus. Oh. Damit es auch rechtzeitig anfängt zu wirken. Und zwar habe ich das Billigste vom Billigen genommen. Und zwar ist das ein Turmbräu. Schmeckt aber gar nicht scheiße. Aus dem Aldi? Aus dem... Und seine 4,9 hat es auch. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich trinke gerade das letzte von drei Bieren, das mir mein Bruder geschenkt hat zu Weihnachten. Der hat mir nämlich aus einem Laden irgendwie... Aus seiner City hat er mir drei so, weiß nicht, was Craft-Biere, ich habe keine Ahnung. Ach so, ja. So crazy Zeug mitgebracht. Und das heißt jetzt gerade Toöl, also ist irgendwas Dänisches. Ja. Black Triple Indian Pale Ale Brewed with Coffee oder sowas. Oh Gott. Aber er hat das, glaube ich, nur gekauft. Ist das so ein Schwarzbier? Ja, deswegen. Okay. Weiß ich gar nicht, ich sehe das nicht, weil die Flasche grün ist. Doch, es ist dunkel, ja. Aber ich glaube, er hat es eher gekauft, weil das Etikett schöner aussieht. Genau, und weil es dänisch ist. Das kann ich gar nicht trinken, weil ich das Mikro vor dem Mund habe. Ich trinke das Gesündeste oder das Beste. Ich trinke ja natürlich das Mineralwasser aus dem Rewe. Easy. Oh, das ist krass, das Bier. Ach, schön. Ja, das Praktische an meinem Bier ist quasi, es ist ein, jetzt habe ich den Begriff vergessen, Perpetuum mobile für Bier quasi, weil es quasi so viel kostet, wie die Dose am Pfandautomaten. Das heißt, du musst einmal irgendwie um die 30 Cent investieren und dann kannst du quasi dauerhaft die Dose gegen neues Bier eintauschen. Cool. Also, klar, aber was cool ist. Ich weiß nicht, ob die das gecheckt haben, sonst wäre das ja gar nicht so cool. Klingt nach Qualität. Wie das Dosenbier auf Mallorca, in dem Farbstoff drin ist. Ja, du musst immer beim Kauf musst du immer Pfand mitbezahlen, dann wird das Bier ja gar nichts kosten, wenn du das mal reinvestieren kannst. Und bei einer Dose kann man ja auch sehen, welche Farbe das Bier hat, ne? Ja, eben, genau, das ist ja das Seltsame einfach. Also wer außer Tilo schenkt sich denn Dosenbier ins Glas? Im Becher? Ja. Du, weißt nicht, wenn du kein Ganzes schaffst. Ja. ja. Boah, ich freue mich schon so wieder so richtig krass auf das Meld. Ich auch. Ja, wir können ein bisschen über das Meld reden, das ist eine gute Idee. Ja, aber wir dürfen hier nicht wieder eine halbe Stunde lang über irgendwelche Line-Ups labern. Ach so. Sonst schlafe ich beim Schneiden wieder ein. Haben wir das schon mal gemacht? Oder habt ihr das schon mal gemacht? Du und Tilo, ihr habt mal über das Rhythm and Vines gelabert. Ach so, ja, okay, das ist natürlich... Nicht so ah ja, stimmt. Und ab und zu mal eine Festivalgeschichte ist ja auch ganz unterhaltsam. Aber wenn dann quasi nur das Line-Up vorgelesen ist, glaube ich, nicht Entertainment. Ach ja, da war ja auch noch... Ah, okay. Ja, also wirklich das Line-Ups oder Line-Ups von Mel, bin ich gespannt, was da noch so... Also ich finde es immer so, das war auch letztes Jahr so, dass ich dachte, okay, da muss ja eigentlich noch was kommen. Aber jetzt gehe ich immer so, also ich fahre jetzt immer mit dem Bus und morgens höre ich dann mal die Mail-Playlist und auf Rückfahrt dann auch. Und dann entdecke ich immer so Sachen, die ich schon kenne oder diesen Color-Channel, den mir Finn gezeigt hat, oder den Finn uns gezeigt hat letzte Woche, da entdecke ich auch ganz viele, die auch schon da waren, also die schon auf dem Color-Channel ein Video haben. Ja. Also ganz witzig. Der Channel ist mega cool, finde ich. Also da sind echt coole Sachen mal. Ich habe auch schon fast alle Videos durch jetzt, glaube ich. Okay, ich nicht. Ja, ich fand aber auch, also gerade letztes Jahr fand ich es eigentlich eine ziemlich geile Mischung zwischen coole Sachen, die man schon kennt, auf die man ziemlich Vorfreude haben kann, aber auch genügend Sachen, die man quasi dann erst noch entdeckt. Oder so von wegen Lisbeth oder so, die kannte man schon ein bisschen. Aber seitdem man die dann live gesehen hat, hat man die quasi erst so richtig auf dem Schirm. Und dann Acts wie Kamasi Washington oder sowas. Okay, den höre ich jetzt nicht rauf und runter oder so. Aber es war auf jeden Fall eine coole Entdeckung. Hat mir davor halt wirklich gar nichts gesagt. Der ist dieses Jahr beim Coachella, glaube ich. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Dass der plötzlich auf dem Coachella spielt. Mhm. Ja. Aber da war das Meld ja immer schon relativ gut drin, dann auch so neuere Sachen irgendwie rauszufinden, die dann. Deswegen bin ich auch gespannt auf die Triple J Playlist. Das ist ja Radiosender aus Australien. Der macht jedes Jahr so eine Top 100 vom letzten Jahr dann. Also die kommt jetzt in 3 Tagen, glaube ich. Und da sind auch immer relativ viele Künstler dann, die neu sind oder die das Jahr irgendwie geprägt haben. Und ein paar davon sind stimmt. Gemeldet. Das ist einfach ganz witzig. Da sind natürlich auch so große Sachen bei, wie Kendrick Lamar oder sowas, also die sind nicht auf dem Meld, aber... Meld hat ja auch diese Stellenanzeigen da gepostet, ne, und da wurde mal beschrieben, also da ist ja diese, also da hat es ja Jobs in dieser Betreiberfirma, sag ich mal, in der Veranstaltungsfirma, und die machen ja auch das Lollapalooza und das Splash und so weiter, ne, also die machen schon ein paar Festivals hier in Deutschland. Ja, nicht nur Festivals, ja, die haben auch eine ganze Booking, also es gibt auch Konzerte, die laufen über dem Booking und so. Genau. Das ist ein riesen Apparat, der dahinter steckt, Junge. Ganzes Konglomerat. Ich nehme noch ein Schlückchen Bier. Prost. Prost. Gönn dir das Bier. Ich muss sagen, es schmeckt sehr, weiß ich nicht. Also ich würde es, glaube ich, nicht kaufen. Nee, weil es erstens teuer ist und zweitens nicht so geil schmeckt, dass es den Kauf... Es hat auch fucking 14% Alkoholanteil. Wie viel? 14%. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das schmeckt auf jeden Fall auch. Das ist schon krass. Ich war mal auf so einem Craft Beer Tasting in Bremen, wo du kriegst so ein Glas am Anfang, kriegst ein paar Marken für Geld und dann kannst du die Marken quasi eintauschen gegen Bierproben. Und an jeder Ecke steht noch so ein Spülding. Da kannst du dann immer schnell, wenn du eine Bierprobe verköstigt hast, dann kannst du dein Glas einmal durchspülen und dann kannst du dir das nächste holen. Und da gibt's auch richtig viele. Also da kannst du quasi ein ganzes 5-Gänge-Menü als Bier zu dir nehmen, gefühlt. Also da schmecken auch Sachen nach Keks und Schokoladeneis. Dann kannst du dir zum Schluss trinken als Dessert, das fast so dickflüssig wie Nutella teilweise, und dann hast du halt so diese ganzen Pale Ales und sowas, die dann irgendwie nach Obst schmecken oder nach Curry, keine Ahnung, was weiß ich, aber dann kann so ein bisschen, ich habe mich da so ein bisschen gefühlt, wie als wäre ich irgendwie bei Willy Wonka, aber der ist jetzt umgestiegen auf das Brauereiwesen. Ja, ich wollte gerade sagen, das erinnert mich so ein bisschen an Jelly Beans oder so. Ja, genau. Da gibt es auch so Jelly Bean Rezepte, das ist ganz komisch. Kraft mit Popelgeschmack. Ohrenschmalz. Lecker. Habt ihr schon den Harry Potter Film, dieses Prequel zu Voldemort geguckt? Gibt's das schon? Ist das schon raus? Ja, genau. Nee. Dieser Fanfilm meinst du, ne? Ja. 53 Minuten oder so. Ich habe mich noch nicht angesetzt. Wo gibt's den? Auf YouTube? Auf YouTube. Das ist ja cool. Auf YouTube, ja. Ja. Ja, das ist ja nicht. Also aber auf Englisch, ne? Den gibt's. Ja. Aber ja, nur auf Englisch, genau. Untertitel und so. Nö, ist kein Problem, aber. Also mittlerweile ist der, glaube ich, so lange schon online, klar, dass da sich irgendwer herangesetzt hat und. Mit Sicherheit. Bei Harry Potter. Dann kommt der nächste fabelhafte Tierwesen. Da. Im November, glaube ich. Meine ich ja. Ach, Es wechselt sich aber auch mit Krass. Star Wars. Okay. Ja, quasi. Eine Star Wars kommt da dieses Jahr auch Ja, einer, oder das ist nicht? das Han Solo Spin-off. Also Genau. von der Ja, genau. Trilogie kommen alle 2 Jahre. Ja, das stimmt, das stimmt. Genau, und dann ist nächstes Jahr auch schon wieder Star Wars und James Bond, ja. Und 2020 und 21 kommen die nächsten Avatar-Filme raus. Ja, weiß ich nicht. Da bin ich nicht so gehypt drauf. Oh, ich schon. Ich habe also, na, nicht richtig gehypt, aber ich habe letztens mal wieder den ersten geguckt und der war schon richtig cool. Der war schon echt fett. Der erste, den meinst du den ersten von der neuen Trilogie? Nee, Nicht Avatar. bei Avatar Ach, jetzt, bei ne? Avatar. Ah, stimmt, ich bin gerade noch bei Star Genau. Wars gewesen. Ich dachte gerade, hä? War ja richtig fett. Der erste Episode 1 damals war ja, weiß nicht, nicht unbedingt mein Lieblingsfilm. Nee. Der zweite geht, Episode 2 geht, das habe ich nämlich irgendwann Ja. gemacht, wenn du. Also ich musste einen Text für die Uni lesen und ich habe Star Wars 2 währenddessen geguckt und ich habe die Storyline um Obi-Wan Kenobi und Klonkrieger Gedöns ist nämlich mega spannend eigentlich oder relativ gut. Und dann habe ich immer, wenn Das mit dem, wie heißt denn der Böse nochmal? Kantoku. wo Jango Fett geklont wird für die Klonkrieger. Ach, das Ding, ja. Ja, am Ende ist Count Dooku der Böse, der Ja, aber Anakin da darauf, die ach, Hand im dritten war abschlägt. das dann mit dem Roboter-Typen. Mit General General Grievous Grievous. war das. Ach nee, Grievous. der wird im zweiten auch Genau. schon gejagt. Wo am, Ah, wo mit dieser okay. Echse rumreitet und so, glaube ich. Ah, die so ein hässliches Geräusch Nee, macht. das ist im dritten Teil, Ach wo der so, dann okay. Grievous dann auch Aber tötet. worauf ich hinaus wollte, dass ich immer bei diesen cringy Liebesszenen zwischen Anakin und Natalie Portman dann immer den Text Padme? weitergelesen habe. Ja, genau. Wo sie auf dieser Wiese rumkuscheln, neben diesen fetten Schafen oder er seine Birne mit Gabel und Messer isst und ihr dann eine Hälfte zuschweben lässt per Macht, füttert. Okay. Okay. Das ist schon echt cringe. Und da habe ich dann lieber den Text gelesen. Und so war es dann quasi ein 45 Minuten Obi-Wan-Film. Da hatte ich nichts gegen eigentlich. Vor allem diese Riesenschlacht am Ende ist ganz cool. Ja, stimmt, in der Arena. Naja. Wo Natalie Portman bzw. Padmé dann ganz aus Versehen und nur aus Zufall das Outfit bauchfrei gekratzt wird von diesem einen Tigerviech. So ein Pech Ja. aber. Das war auch bitter nötig fürs gesamte Drehbuch. Ja, du, man muss den Film irgendwie attraktiv machen, Ja. ne? Ja, bei Avatar weiß ich nicht so richtig, was ich da erwarten soll. Also, der erste Film, der war, also von der Story. Die Story war halt nichts. Die Story war nicht viel, Aber das stimmt. also die ganze Technik an sich, die war schon cool gemacht. Also, ja, das war halt ja. revolutionär mit 3D-Technik und CGI, also ein ganzer Film aus CGI, der halt nicht scheiße aussah. Das ist halt schon krass, aber so ein richtig Ja, geiler Film irgendwie. ist es meiner Meinung nach dann trotzdem nicht. Also es soll irgendwie wohl um die, also es soll halt auf Pandora spielen und irgendwie hatte ich mal gelesen, dass der Film die Unterwelt von Pandora heißen soll oder sowas. Okay. Und anscheinend soll diese Wissenschaftlerin da, die im ersten Teil wohl gestorben ist, wohl wieder auftauchen irgendwie. Keine Ahnung. Also mal gucken. Aber ist ja noch ein bisschen hin, Gott sei Dank. Ja. Zwei Jahre, ja. Ein bisschen mehr, fast. Wann kam der erste nochmal raus? Ich hatte es nachgeguckt, ich meine 2011. Ja, ich glaube auch. Das ist aber schon ewig her. Also, es hört sich nicht so ewig an, aber es sind schon 7 Jahre. Hm. Oh je. Nee, Quatsch. 2009. 2009, das ist ja fast 10 Jahre. Ja, das ist doch. Ich glaube, das kommt eher 10 Jahre ist ja hin. mega alt. Ja. Also 10 Jahre in Filmhistorie, das ist ja schon. Ja klar, also ich finde Ja. die Ist schon. 3D-Ära ist schon fast wieder Die ist schon wieder vorbei. um. Ja, viele gehen kaum noch in 3D-Filme rein, weil es sich nicht so wirklich lohnt, Ja, ne? also da gab es dann so, Nee. ich weiß noch, als Ich einfach unverbesserlich rauskam, der erste Teil, wo er mit dieser Rakete so rumfliegt, die hat so eine ganz spitze Spitze. Und da haben die immer sowas Ja. halt in die Trailer im Kino eingebaut. Sowas dann halt, wo du halt kurz als Zuschauer davor warst, erstochen zu werden oder wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen, wo alle irgendwie den 3D-Effekt halt voll geil fanden, weil dann Frikadellen von der Decke fallen und sowas. Aber es ist halt, im Endeffekt ist es ja nichts mehr als ein Effekt und bringt halt dir im Grunde nichts, bis auf so zwei, drei Momente, in denen es mal ganz nett ist, wenn ihr irgendwie eine Ja. Kugel nur kurz am Kopf vorbeifliegt oder irgendwie sowas. Also ich weiß noch, mein erster 3D-Film, oder ich glaube Avatar war der erste, aber ich glaube danach hier Drachenzähmen leicht gemacht. Das war auch ganz witzig eigentlich mit diesem Drachen. Oh, den habe ich leider nicht im Kino geguckt. Den habe ich auch recht spät erst Das war geguckt. ganz cool. Aber ich habe ja zum Beispiel auch nicht das Räumliche sehen, ne? Weil ich früher geschielt habe und so weiter. Und für mich bringt 3D halt kaum Effekt, ne? Also wenn es wirklich stark ist, dann sehe ich es so, so leicht, ne? Also da kann ich ja ahnen, was das sein soll, also 3D-mäßig, aber sonst habe ich da eigentlich keinen Effekt bei Ja, da 3D-Filmen. lohnt sich's Ne, überhaupt eben. nicht. Deswegen gehe ich auch viel lieber in 2D-Filme. Und siehst du das denn Nee, auch ich, doppelt? die Brille Also funktioniert funktioniert schon, nur ich die? sehe halt, es kommt halt nicht so wirklich hervor, ne? Ach Genau. so. Also wir waren mit jemandem im Kino, der halt nur auf einer Seite quasi sehen kann und für den bringt das halt quasi gar nichts. Der hat dann das Bild da so Verschwommen. im Kopf, wie es ohne Brille auch wäre. Das ist ja scheiße. Das heißt, er hat das doppelt, Ja. also so verschwommen gesehen dann. Okay. Ja, genau. So als würdest du einen 3D-Film ohne Brille Ist ja gucken. richtig behindert. Also nicht behindert, aber. Also eher vielleicht, aber. Das ist richtig. Richtig. Wow. Ist richtig Ja, nee, das ist sehbehindert, aber Alter. richtig, ja. Blöd für ihn. Ja, gucken halt Ja. keine 3D-Filme. Nee, aber er ist ja scheinbar in 3D-Film gegangen und dann hat das, war das so. Das ist ja schon bitter. Ja, Aus so einem ganzen ja, Film kriegst du so übelst Kopfschmerzen, weil du alles so übelst verschwommen siehst. ja. Achso, ich wollte nur sagen, dass auch irgendwelche Oscar-Nominierungen jetzt raus sind, aber ich habe das noch nicht durchgeguckt. Ich habe ja auch nicht. Ich weiß nur, dass der deutsche Nee. Film da über diesen Ja, NSU-Prozess genau. nicht dabei war. Nee, genau, das habe ich auch gehört. Deutscher Oscar, Hoffnung stirbt oder sowas. Oder? War richtig Und, traurige Szene, ja. so. Und Aufschrei, weil Blade Runner 2049 auch nicht drin ist. In keiner Oh Kategorie. je, Doch, oh ich glaube je. in einer Kategorie, Den habe ich aber nicht geguckt. ich wollte den eigentlich auch gucken, aber ich dachte, das funktioniert nicht so gut, wenn ich den ersten nicht geguckt habe. Und dann lief der sogar im Fernsehen und ich habe ihn aufgenommen, aber irgendwie fehlten da die letzten 10 Minuten. Und dann habe ich das irgendwie trotzdem so, dass ich, wenn ich den Film nicht ganz geguckt habe, dann gucke ich nicht direkt die Fortsetzung. Ahahaha, Mensch, was war Ja. das lustig? Schade, dass es technische Probleme gab und wir all die lustigen Gags rausschneiden Ja. mussten. Was habt ihr denn erzählt, als ich rausgeflogen bin? Ach, ganz viel Dass ich vom letzten habe den Drogentrip. Zauberlehrling zitiert. Der war cool. Ich konnte Faust 1, Faust 2 konnte ich komplett vorlesen. Wow. Das gesamte Ich habe den Bach-Werke-Verzeichnis haben wir Zauber, haben wir leider nicht durchgehört. Herr gehört. der Ich Ringe habe alle 1 meine bis Entchen 3 voll vergast. doppelt geschaut. Auswendig. Kränk. Ach so. Nee, wir haben nur noch mal über die Ausgasse. Also, ich hatte gefragt, wer nächstes Jahr moderiert. Und dann, genau. Das hatte Richtig. Malte dann Ach auch so. Weil beantwortet. meine Frage war, hat nicht Ja, Jimmy Jimmy Kimmel, Kimmich letztes Jahr genau. moderiert? Und davor Ellen DeGeneres. Meine ich. Da ist ja die. Nicht? Das hat dieses Krass. super berühmte Selfie Ah da ja. entstanden, oder nicht? Oder ist das Nee, nee, schon. nee. Das ist Das aber kann auch sein. Das ist noch schon ewig her, früher. ne? War dazwischen nicht noch irgendwie Neil Patrick Harris oder so? Ich dachte, es wäre noch näher davor gewesen. Warte mal. Moderation. Nee, der war davor. Oscar. Vielleicht war es jetzt gerade auch der Internetgott, der hier abgebrochen hat. So, Andy Jarrett hat 2,7 und 2,14 noch Anfälle. Yes, spannende Real-Life-Stories von Ellen DeGeneres. Nee. Simon hat gesagt, er hat Themen. Ja, Simon, hau mal Themen raus jetzt. Warte, warte. Ellen DeGeneres war 2014, 2015? Ja. War Neil Patrick Harris, danach war Chris Rock. Ah, okay. Und danach war Jimmy Kimmel und danach kommt jetzt wieder Jimmy Kimmel. Okay. Krass. Hat mir das geklärt. Ich wollte noch darüber reden, genau, meine Cousine, die hat, die haut immer so coole, was heißt cool, coole WhatsApp-Statusmeldungen raus. Und heute ist drin, schreib mir das Stichwort Schule und du bekommst eine Vorlage plus das Fach. Und da musst du so Fragen beantworten. Und sie hat das Fach NWT. Was ist das? Naturwirtschafts... irgendwas mit... Naturwissenschaften irgendwas wahrscheinlich. Mit Technik oder so. Und dann sind da so tolle Fragen wie, mag ich das Fach? Hat sie ja hingeschrieben. Mag ich den Lehrer? Hat sie auch ja hingeschrieben. Letzte Note in dem Fach. K.A. X3. Ja, das hat 3, 3, 3, 3, 3. Hat sie dir geschrieben. XD. Das hat sie als Status, also öffentlich. Mag ich meinen Sitznachbarin in dem Fach? Japp. Wow. Und das war's. Das ist schon. Dass man so viel Text überhaupt reinkriegt? Top. Ja. Crank. Also so ein Facebook-Status nur auf WhatsApp dann in den Status reingepackt. Nee. In die Snapchat-Instagram-Story-Funktion von WhatsApp. Ach so, ja. Das gibt's aber. Ja, das gibt's aber auf Facebook mittlerweile auch, oder nicht? Also, ja, das gibt's auch in der Browser-Version. Das gibt's auch bei Excel, glaube ich. Bei Excel? Nee, das war dann so ein Gag. Weil erst hat irgendwie WhatsApp das rausgehauen und dann hat Facebook das noch rausgehauen, was halt immer dieses Snapchat-Ding war, eigentlich sonst. Und dann hat irgendwer so einen Joke gemacht, dass man das jetzt auch bei Excel machen kann. Dass man da jetzt die Storys raushauen kann. Geil, habe ich nicht verstanden. Yes. Okay. Geil. Und wie alt ist deine Cousine? Die ist 15. Oder 14? 14 oder 15. Die ist 30. Gut. Okay, da kann man das noch machen. Nee, ausnahmsweise. Die ist mütterlicherseits. Da sind wir die Ältesten. Ist auch da, also mit dem Alter ist es auch schon sehr, sehr dumm. Ja, okay, das stimmt. Aber 30. Ist klar. Mit 30, ja. Da ist schon sehr, sehr dumm. Kettenbriefzeugs. Oh, schrecklich. Habe ich nie gekriegt, Gott sei Dank. Wir hatten sogar noch, ich komme aus einer Zeit, da ging das noch durch einen Briefkasten. Nicht über ICQ oder so. Wie funktioniert das denn? Ja. Stimmt, ich habe auch mal einen Kettenbrief per Post gekriegt. Ja. Als ich noch Fußball gespielt habe, das ist schon ewig her. Was hat das mit Fußball zu tun? Klar. Weiß nicht, das war ein Fußballkamerad, der mir das geschickt hat. So. Deswegen kann ich mich daran erinnern. Wir haben mal so einen Kettenteig bekommen. Ja, das hatte ich auch mal, genau. So Hermann-Teig. Mega dumm. Dann hat uns, unsere Nachbarin hat uns da Apfelmus gegeben, als wir ihr diese Hälfte von unserem Teig gegeben haben und das Rezept. Und der Apfelmus war mega lecker. Wow. Aber kann mir jemand diesen Teig erklären? Weil es ist ja, also ich checke das, dass das quasi so ein Pilzzeugs ist oder sowas, keine Ahnung. Den musst du quasi mit Mehl und mit Wasser füttern und dann bleibt er so viel. Und dann kannst du die Hälfte rausnehmen, verschenken und kannst deinen eigenen trotzdem noch weiterführen. Das ist wie so eine Zelle, die sich immer weiter teilt und wird immer mehr. Aber wie fängt dieser Teig an? Ist das irgendwie... Ich glaube, das ist gar nicht so schwierig. Ist das irgendwie aus so einer Amöbe, aus dem Weltall oder so? Die in der Steinzeit runtergefallen ist und seitdem wird sie durch die Weltgeschichte weitergereicht, oder? Ich glaube, so ehrlich ist das nicht. Nee. Nee. Ich glaube, das ist einfach, was ist das für ein Teig? Ist es nicht so ein Sauerteig, ein Süß eigentlich? Ja, irgendwie sowas. Und ich glaube, du musst ihn einfach nur ansetzen. Du brauchst irgendwie dieses, du musst deine Hefe reintun oder so, bis ich die, ich weiß nicht, ist das Hefeteig gewesen? Ist auf jeden Fall irgendwas Pilziges, sonst wird sich's ja nicht vermehren. Ich weiß nicht, was das Vermehrt war. er sich oder geht er einfach nur weiter auf? Also, du kannst dir einfach die Zutaten, neue Zutaten dazu mischen, also neues Mehl oder so. Und dann Ja. wird das irgendwie damit, weiß ich Okay, krass. Wie heißt der Teig? Hermann oder Herbert? Hermann. Okay, also es ist ein Sauerteig aus Weizenmehl mit Milchsäurebakterien, Hefe und was auch immer. Ah, genau. Das ist so ähnlich wie dieses Kombucha-Zeug. Kennt ihr das? Ne? Das ist so ein Ne. Getränk. Das kann man sich. Ich habe selber Ach noch nie so, getrunken, aber das ist so ein Kefir-Zeugs. hippes. Ja, es ist so ein hippes Zeug irgendwie, was man irgendwie. Das ist kein Joghurt, sondern so Ja, ein. doch, doch, doch. Wie so eine Limo eigentlich. Was heißt Limo? Wie so ein Tee ist das. Dann nicht. Und den setzt man mit so einem Bakterium an und das wächst dann. Und das ist dann so ein riesiges, schleimiges Ding, also eine Scheibe, die setzt sich oben dann auf die Oberfläche der Flüssigkeit. Und dann kannst du mal Flüssigkeit nachkippen und die wird dann damit irgendwie eingenommen und dann wird der Geschmack übertragen. Und dieses Ding wächst immer weiter und wird immer dicker. Und dann kannst du irgendwann von diesem Mutterbakterium, was auch immer, so Scheiben abziehen und die an andere Leute weitergeben oder neue Kombuchas ansetzen. Und dann hast du irgendwann so eine riesige Kombucha-Produktion und kannst da, weiß ich Das nicht. kann mir niemand erzählen, dass das nicht irgendwie außerirdischen Ursprungs ist. Ja, ich weiß nicht, ist das was, kann sein, dass es aus Indien ist oder ich weiß es gar nicht genau. Also Kombucha oder Teepilz heißt das, glaube ich. Ja, Teepilz. Mega eklig. Aber ich weiß nicht, woher das kommt. Japan vielleicht. Kombucha klingt wie Japanisch, oder nicht? oder Kambodscha. Kambodscha. Aber Okay. war das nicht der Slogan von Fanta früher? Irgendwie Bambucha oder sowas? Lebe Fanta, trinke bunter? Nee. Ja. Nee, trinke Fanta, sei Bambucha oder sowas. Ja, stimmt. Das war noch Zeit. Ist halt keine Ahnung. Das muss man sich auch immer erstmal trauen, sein Produkt mit irgendwas zu bewerben, was halt nichts bedeutet. Dieses Wort hat keinerlei Eigenschaften. Lass uns damit unsere Limonade bewerben. Wo wir gerade bei bunt sind, ne? Also und bei Werbung, diese Skittles-Werbung war ja auch mit der Giraffe, das fand ich auch mal sehr schräg. Ja, aber das ist ja, keine Ahnung, das hat ja noch eine Aussage. Ja, aber naja. Aber Du merkst, wir vergingen Giraffe. ja, aber ich weiß, was eine Giraffe ist und ich weiß, was ein Regenbogen ist. Aber ich weiß nicht, was ein Bambucha ist. Ja, ist okay, das weiß Also auf gutefrage.net hat einer gefragt, was heißt Bambucha? Hi, kennt ihr noch den Werbesport? Trinke Fanta, sei Bambucha. Was heißt das Wort eigentlich? Und dann hat einer geantwortet, stell dir vor, du wärst auf einer polynesischen Insel zu Besuch bei Jimmy Humo Humo Nunu Kunu nicht. Kupaa und seinem Little Brother und die beiden würden dir erklären, was Bambucha bedeutet. Und dann? Bambucha heißt, isst das Leben mit dem großen Löffel. Aha. Was? Oh Leute, es gibt auch Anschaffen, ne, von das. mir übrigens eine Okay, neue Wahnsinn. gute Frage net Story. Ich muss mich nur kurz anmelden. Ich habe neulich eine Mail bekommen von gutefrage.net und Ah. obwohl ich da seit Monaten quasi nichts mehr getrieben habe. Du hast immer was getrieben? Ja. Seit Monaten? Ich dachte seit Jahren, okay, aber gut. Nee, das ist nur ein paar Monate her. Und dann habe ich eine Mail bekommen und dann herzlichen Glückwunsch, dass den Titel Hilfsreichste Antwort erhalten auf die Frage, wie heißt dieses Lied? Und ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen deswegen. Rude ja, Sandstorm es ist genau 200 Tage her. Und ich stelle einmal die Frage von Temki31. Wie heißt dieses Lied ABC? Fragezeichen. Also ich habe so eine Melodie im Kopf, aber finde nicht das Lied dazu. Sie geht ungefähr so. Zitat, großes E, zweimal großes E, E, Surprise. Wobei das E stotternd aufeinander folgt und das Surprise in einer sanften Frauenstimme gesungen wird. Stimme gesungen wird. Das Ganze geht in Richtung Dubstep, glaube ich, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Die Melodie kommt nach einer Zeit einmal vor, sie ist sehr munter und lebendig. Das ist wie im Musik-LK damals, wo der Lehrer den Adjektivzirkel rumgibt und dann kannst du jedes Lied mit den gleichen Adjektiven beschreiben. Tut mir leid für die mangelnde Information. Ich hoffe, jemand kann mir helfen. Und Du hast geantwortet. ich habe geantwortet, deiner Beschreibung nach könnte es entweder der Song Sandstorm von The Roots sein, oder, und das habe ich mir komplett selber ausgedacht, Surprise featuring Kria von DJ Durk. Und er hat mir sogar geantwortet. Ich habe eine gute Bewertung bekommen und die Antwort danke, aber leider nein. Das zweite habe ich nicht gefunden. Das tut mir voll leid. Und keine Ahnung, irgendwie bin ich der Einzige, der eine Bewertung bekommen hat, glaube ich. Und irgendwann nach ein paar Monaten oder so wird wahrscheinlich die Frage so abgeschlossen. Und dann kriegt halt der, der die meisten Likes hat, kriegt den Titel Hilfreiches Wort. Und damit bin ich, also ich wusste gar nicht, dass gute Frage so ein Game ist. Weil damit bin ich nämlich, bin ich einen Rang aufgestiegen, habe jetzt den Erfolg Chefantworter freigeschaltet. Krank. Ja. Ich habe schon noch nie einen Account gehabt, ehrlich Nee, ich gesagt. habe das aus Just for the Trolls habe ich das gemacht. Ja. Tja. Und ich versuche halt den Song herauszufinden. Okay, als man, weiß nicht, 13 war oder sowas, da war das ja schon, dass es viele Leute selber genutzt haben. Ja, so wird man von Küssen Oder einfach, schwanger und sowas. wie findest du den und wie findest du den und wen magst du lieber die oder Echt, den war oder das dafür so das? eine Plattform? Ich dachte, das war Ja, weiß ich AskFM oder nicht. so. Also, Das war mal richtig alles ja groß, stimmt, AskFM. das war Das hatte ich nicht. AskFM. Das Oh hatte ich immer, ja, haben wir, das hatten immer stimmt. so coole Leute wie, ich sag den Namen jetzt nicht, und wir haben immer dann Leute verarscht drauf. Wir haben immer so Fake-Profile gemacht. Schöne Grüße an Kevin. Wir fanden das immer mega lustig damals, wahrscheinlich ist es LG. mega dumm, wenn ich das erzähle, aber wir haben uns dann mal gegenseitig in so einer Clique so dumme Fragen gestellt. So zum Beispiel, wie bekommt ein Busfahrer die Tür auf, wenn er sich aus dem Bus ausgeschlossen hat oder sowas? Wow, jugendlicher Leichtsinn Ja, at its finest, also, ja, Alter. das war so eine Frage, weil dann hat halt einer drauf geantwortet, ja, keine Ahnung, weiß ich noch nicht oder so. Aber in Wirklichkeit ist er, glaube ich, einfach schlapp und muss man irgendwie Schlüssel dann bekommen oder so. Okay, da habe ich gerade AskFM und gute Frage nett voll verwechselt. Ja. Also ich finde das Lied nicht. Ich finde kein Surprise, eh, was auch immer. Ich habe Surprise und Dubstep eingegeben und dachte, ich finde das Oh jetzt, aber. nö. Nee, Nee. warte. Ich muss gerade gucken, ob er es Falsch nicht doch gibt er acht. gefunden hat sogar. Das wäre ihm ja zu wünschen, Ja. ne? Wenn Leute so eine scheiß Ich Antwort weiß geben. nicht, das war auch in meiner fiesesten Phase. Ah, er hat's gefunden. Danke für die Hilfe, gefunden, aber das Surprise war wohl in einem Remix. Und jetzt gehe ich auf den YouTube-Links und scheiße, hab ein Virus. Point, all this. Alles klar. Vom YouTube-Kanal Trap Nation. Den Kanal kenne ich, das Lied nicht. Tja, ist glaube ich auch nicht so schlimm. Nee, Deutsch auch. Ja, so AskFM und sowas hatte ich nicht. Ich bin erst mit Facebook ins Social Media Game eingestiegen. Nee, ich hatte OSC vorher noch. Ich nicht. Aber das habe ich auch kaum genutzt. Ich hatte, Da glaube ich, als erstes Skype. Skype hatte ich auch, aber so richtig Social Media ist es ja jetzt nicht unbedingt. Ja. Nee, OSC habe ich da schon zur Zeit, als das, Als alle übergesprungen sind zu Facebook, habe ich mir das gemacht, weil ich hatte lange Zeit sozusagen, hatten wir gar keinen PC, den wir da richtig öffnen Ich dachte keine konnten. Freunde, die ich hätte enden können. Ja, das auch, nein, aber nee, genau. Und dann irgendwann, ja, bei Facebook angemeldet und dann, keine Ahnung. Dann war das, dann lief das einfach so. Also ich hatte, Genau. glaube ich, erst StudiVZ. Ach, Das echt? aber habe Das ich hatte nur ich gemacht, nie. um so ein dummes Spiel zu spielen, was ich dann spielen wollte. Ja, Das war toll. mega Dann scheiße. zählt mein Super RTL Togolino Club Membership auch. Genau. Und dann habe ich mir, glaube ich, Facebook gemacht. Wann war das denn? 2011? Weiß ich gar nicht genau. Nee, 2000, das war nicht 2011, das war 2013, glaube ich, 2012, 2013. Also, ich bin auch relativ spät, glaube ich, gewesen. Alle anderen waren schon immer schon auf OSC unterwegs und haben sich da, weiß nicht, was die da gemacht haben. Ja, da hat man, glaube ich, hauptsächlich Gruppen gemacht und dann versucht, die welche Mitglieder zu kriegen. Ja, aber da konntest du auch Spiele spielen und Punkte kriegen und so. Also ich glaube, das war wie Ja. StudiVZ. Ähnlich. Und es gab immer so Treffen, so OSC-Treffen, glaube ich, oder nicht? Weiß ich nicht. Das war, wie gesagt, ich bin zu spät da Ja, reingekommen. ich habe auch keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall, was gab es noch davor? Dieses ICQ-Zeug habe ich auch nie ICQ gehabt. hatte ich auch nicht. Das hatten auch mal ganz viele von meinen Kumpels, glaube ich. Aber das hatte ich alles nicht. ICQ hatte ich nicht. Ich hatte nur MSN. Hatte ich auch nicht. Nein, ich hatte kein MSN. Ich hatte auch kein, wie heißt denn dieses andere nochmal? Was auch so mega alt ist. Bing? Nee, Bing doch nicht. Bing ist doch ein Browser, oder Nee, nicht? warte, es gibt ein anderes. Xing? Es gibt. Xing ist das ist für Arbeiter oder Ja, Xing für ist so ein Angestellte halt. Jobportal oder sowas. Was? Es Genau. gibt doch. Ja, kein Dann Jobportal, heißt es irgendwie aber Bong oder so ein. Xong. Irgendwie sowas gab es auch noch. Aber da meldet man sich bei Xing meldet man sich doch an, wenn man selbstständig ist oder beziehungsweise Nö, wenn du ja, einfach. also ja, wenn du einfach einen Job hast und dann Ja. irgendwie dich darüber mit anderen Leuten in Verbindung Ja. setzen willst. Tippt. Ja, und wenn Quasi du. so Facebook für arbeitende Menschen. Genau, da können die Führungskräfte zum Beispiel auch finden, wenn die irgendwie suchen oder so. Keine Ahnung. Bin da aber nicht. Also ich bin da zum Beispiel auch nicht. Ich stehe gerne als, auch wenn ich kein Xing habe, ich stehe euch gerne als Führungspersönlichkeit zur Seite. Nee, aber ich arbeite und habe das nicht. Also hier fehlt das Klischee nicht. Nun ist auch so, so Hitler oder so hätte er es damit nicht leichter gehabt, wenn er sich über Xing so. Hallo, ich bin der Adolf und falls ihr einen Diktator sucht, dann stehe ich euch gerne zur Verfügung. Wäre, glaube ich, ein bisschen gechillter gewesen. Ja. Ja, ich glaube, so hat er es, aber so ging es So auch. ähnlich quasi auch. Ja. Früher war das Brauhaus. Social Media. Das war's? Das Brauhaus in Ach, München. stimmt, ja. Ich war noch, mir ist gerade eingefallen, bin Geschichte. mal so durchgegangen, was ich alles noch hatte. Ich war in einem Diabolo-Forum. Du hast die Das Hab. ist auch so ein Ach bisschen so. cringy. Ich dachte jetzt So ein bisschen. in Diablo. So ein bisschen. Nee, Diab, nicht das So Hack Spiel. and Nicht so Slay-mäßig. Blizzard-mäßig. Nee, da bin ich nicht so unterwegs. Aber Dieses Zirkus das passt Attack. eigentlich auch schon in diese Kategorie mit dem. Was hatten wir? Wie heißt die nochmal? Guilty Guilty Pleasures. Ich habe es Pleasure of vergessen. Bin schon so lange nicht mehr Life. da gewesen beim Podcast. Das war auch so ein bisschen Guilty Pleasure. Wir hatten dieses Diablo-Ding entdeckt. Mit so drei, vier Leuten. Also Kumpels und Kumpelinen, was auch immer die weibliche Form ist. Sag einfach Kumpelnde, dann brauchst du Kump gar nicht gendern. Das ah. ist der neue Trend. Kumpelnde. Mit ein paar Kumpels. Kumpelnde. Kumpelnde Kumpels. Und ja, wir hatten dann alle so krasse Diabolos und haben uns mal neue Sachen gekauft, neues Equipment und neue Schnüre. Schnüre waren mal mega krass. Und Let it neue rip. Stäbe. Die Stäbe waren auch mal mega cool. Ich hatte Krass. da irgendwann Carbonstäbe und Leichtmetall-Aluminium. Stäbe. Die habe ich noch alle hier. Die hast du immer noch in deinem Zimmer herumhängen. Die dann so Diabolos, die dann so fluoreszieren sind. Ein Kumpel hatte eins, was ich, wenn es sich dreht, dass es dann leuchtet. Oder so mit so einem Kugellager drin, dass es irgendwie viel schneller ist. Also es war mega krass. Und es gab dann so ein Forum für deutsche Diabolo-Spieler. Und da haben wir uns natürlich dort auch angemeldet mit so einem Account und haben dann da so teilgenommen an dieser Community. Und ja, da sind auch so ein paar YouTube-Videos entstanden, die man hoffentlich nicht findet, aber... Ach, what? Okay. Ja. Auch wenn wir jetzt eine große Community hätten, dann ja, würde ich dir jetzt finden. Einen Auftrag geben, aber... Also die Freundin, mit der ich das gemacht habe damals, die hat das, also die studiert jetzt Jura und die hat das irgendwie, warum auch immer, zwei von ihren Kommilitonen erzählt, Kommilitoninnen erzählt. Und die haben sich dann Monate daran gesetzt, diese Videos zu finden. Also die hat das denen vielleicht vor, weiß ich nicht, vor einem Dreivierteljahr erzählt. Ach krass. Und die haben das vor einem, ich weiß nicht, vor ein paar Monaten haben die das dann entdeckt. Da hat mir dann meine, also die Freundin hat mir dann so eine panische Nachricht geschickt. Simon, geh schnell auf den YouTube-Kanal. Also ich war da seit Jahren nicht drauf, ich weiß kein Passwort mehr, ich weiß nicht mal die E-Mail-Adresse. Geh da schnell drauf und nimm die Videos runter oder stell die auf privat oder so. Wir haben das entdeckt und laden es gerade runter. Und dann dachte ich so, wow. Hab noch so versucht, irgendwas einzugeben, aber ich habe ihn rausgefunden. Der Kanal wurde vor 2007, glaube ich, erstellt. Vor 2000 Jahren erstellt. Wenn man seitdem nicht mehr auf dem Kanal war, dann ist es auch nicht mehr möglich, den einen modernen Kanal umzuwandeln, weil das früher irgendwie so ein Umwandlungssystem war von YouTube. Also es ist noch so ein uralter Kanal, den gibt's, kann man gar nicht mehr kriegen irgendwie. Ja, und da haben die halt die Videos runtergeladen, haben die allen Leuten gezeigt und dann war die gewisse Freundin sehr, ja, sehr böse. Aber sie ist auch ja, sehr schuld, ja, wenn sie es mir erwähnt hat, dass sie diese Videos gemacht hat. Aber ich weiß das noch, da kannten wir uns noch gar nicht, aber ich habe das immer, ihr habt immer vor der Sporthalle. Genau, wir haben auch in der Schule, in der Pause, Diabolo gespielt. Und das Witzige ist, die Sporthalle ist kein externes Gebäude, sondern ein Raum in der Schule. Das heißt, ihr habt in einem Gebäude Diabolo gespielt. Ja, mega krass, ne? Ja. Wir hatten auch einen Auftritt. Wir hatten einen Auftritt. What? Ja, war richtig krass. Mit Musik im Hintergrund so und dann zu dem Beat haben wir dann so Diabolo gespielt und dann auch mit Schwarzlicht und mit Feuer, Pyrotechnik. Mit LED. Ne, Pyrotechnik ähnlich, aber wir hatten so LEDs, die wir dann in das Diabolo reingeklebt haben. Sick. Und dann, das war schon sick, ja. Ja, was war das denn für ein Auftritt? Das war auch so ein bisschen cringy. Gemeindefest. An sich, das ganze Ding. Es war wirklich so, wie nennt man das denn? Es war so ein Sketche-Abend. Nee. So ein Dorf-Sketch-Abend. Das ist einmal im Jahr irgendwie gewesen und da hat man immer mitgemacht, wenn man auf sich was gehalten hat oder auch nicht. Ja. Und es gab immer Sketche oder auch so Tanzauftritte oder genau, es gab immer Liveband, die hat Musik gemacht zwischendurch, zwischen den Sketchen. Es gab. Okay, jetzt will ich die Videos aussehen. Nein, die Videos, da haben wir sogar, weil wir so viel Angst hatten, haben wir die Musik dann, wir hatten das auch dann geschnitten mit Windows Movie Maker, richtig cool. Okay. Und wir hatten dann extra Musik dann immer gehabt, aber die haben wir dann rausgenommen, weil wir dachten, es gibt dann irgendwie so Strike und so, das wollten wir nicht und wir wollten nicht verklagt werden und so. Und da haben wir unten drunter geschrieben, hört euch dazu das Lied so und so an. Ja, das ist rausgenommen, weil wir Angst haben. Das ist mega dumm. Und es klingt jetzt halt sau peinlich und sowas, aber es ist halt immer noch tausendmal besser als Fidget Spinner oder so. Ja, das stimmt. Also es war schon, also dafür, wir waren, weiß nicht, wie alt waren wir, 12, 13 oder so, und haben da so Videos gemacht. Haben uns daran gesetzt, die zu schneiden und da Musik für rauszusuchen. Und wir haben uns krasse Sachen ausgedacht. Also es war schon, ja. Wir haben sogar eins mit Story, wo ich habe eine Textzeile habe. Das war schon Oscar-reif. Ja, hättet ihr mal YouTube gemacht, ne? Hätten wir mal YouTube gemacht. Dann wüsst ihr das Passwort jetzt auch. Hättest du es jetzt runternehmen können. Aber habt ihr nicht mal so angefangen, so aus Spaß so ein Let's Play aufzunehmen oder so. Oh Das ja. habe ich, glaube ich, auch mal gemacht mit einem Kumpel zusammen. Das war auch Bist du? richtig cringy. Ja, ich auch. Ich habe eigentlich schon immer, wenn ich irgendwas gemacht habe, bis auf Musik, habe ich alles nie ernst gemacht. Also ich habe so Let's Plays aufgenommen, aber dann habe ich schon allein, also wenn ich Let's Plays aufgenommen habe, habe ich darin immer schon Let's Plays verarscht. Also ich habe dann irgendwelche Sandmännchen-Spiele von der Sandmännchen-Homepage oder sowas. Oder Tic-Tac-Toe habe ich Let's Played oder sowas. Und habe ich da dann immer schon das als quasi schon als Parodie. Also ich habe sowas habe ich nie. Ich glaube, die Schamgrenze war bei mir schon relativ früh relativ hoch. Ah, okay, bei mir. Da, also, der ist auch nicht hochgeladen. Oh ne, es war noch richtig krass, fällt mir gerade ein. Wir haben so ein Spiel gespielt, das gibt's gar nicht mehr. Tribes Ascent hieß das. Minecraft. Kein schon, ja, okay. Gibt das noch? Weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall nicht mehr unterstützt von dem Publisher, glaube ich. Kann sein, dass es noch Okay. gibt. Aber es war halt mal so relativ, also was heißt groß, es war so ein Nischending. Aber es gab immer so eine feste Community, die das gespielt hat. Man kannte irgendwann alle Spieler so ungefähr. Also ich weiß nicht, es gab vielleicht noch ein paar tausend Leute, die das gespielt haben. Und man konnte so, wenn man gelevelt hat und ein höheres Level war, hatte man immer die ähnlichen Leute und die ähnlichen Squads dann in seiner Gruppe. Und das Spiel war eigentlich relativ krass und auch so mit so ganz viel Skill verbunden eigentlich. So eine Mischung aus Quake und weiß ich gar nicht. So Battle, nee, nicht Battlefield. Es war schon so eine Sache für sich irgendwie. Ja, es war. Ich habe Halo nie gespielt, aber es. Ja, Halo könnte man vielleicht sagen, aber so Halo Quake-mäßig, weil das war so auf Ja, so ein Schnelligkeit neues Call und of Duty halt, es gab ne? verschiedene Waffen, die man freischalten musste, die verschiedenen, ja genau, verschiedene Klassen gab es und so weiter. Und da haben wir dann auch mit unserer Gruppe, mit unserem Clan, Anführungszeichen, haben wir dann auch so eine Facebook-Seite erstellt. Ich habe dann in der Testversion, CS5-Testversion von Photoshop, Kanalbanner gemacht und was auch immer. Boah, Und das haben eine hatten wir ganze auch. Seite eingerichtet, aber haben nie was gemacht. Wir hatten Ja. einen YouTube-Kanal, wir hatten eine Seite. Wir waren einfach, also wir waren startbereit Die quasi, aber Geschichte haben dann wiederholt nichts sich, habe ich das angefangen. Gefühl. Ja. Ja, wir hatten auch mit Klassenkameraden hatten wir auch einen Call of MW2-Clan. Und dann auch mit Internetseite hat hier Hubi von uns gemacht. Und nur, also, aber da wurde auch nie was Richtiges draus. Wir hatten so vorgenommen, dass wir uns dann auch ESL und sowas machen, ne? Aber ne. War nicht. Nee, das, was am Ja. weitesten geht bei mir, war eigentlich, ist auch schon ein bisschen cringy, aber Minecraft war auch damals noch relativ unbekannt, als es rausgekommen ist. Also es war ja relativ schnell, relativ groß. Aber jetzt ist es ja einfach unfassbar, wie das Spiel abgeht. Also spielt ja keiner mehr irgendwie in unserem Alter. Aber die ganzen Kids, die gehen ja mega drauf ab, vor allem in Amerika und so. Aber vor, weiß nicht, vor 4, 5 Jahren hatten wir dann auch immer so einen Server, also der wurde von einem bestimmten Jungen dann immer geführt und der hatte dann bei sich dann extra so einen Server eingerichtet und dann war der immer online und man konnte da ja seine Basen drauf bauen und so weiter und das war richtig krass. Dann haben die auch dann irgendwann mal so ein Video aufgenommen, um die ganzen Sachen vorzustellen, die sie gebaut haben. Oh, das Ja, habe ich gesehen, das Video. Ich da war ich, auch. glaube ich, nicht bei, weil ich irgendwie woanders war, weiß ich nicht. Aber das war heftig. Und dann sind da auch so Streite so entbrannt, weil dann irgendwie eine Mutter richtig böse war, weil der Junge die ganze Zeit auf dem Server war und nichts für die Schule gemacht hat. Und dann musste der Kumpel, der den Server geführt hat, ihr versprechen, dass der Server nur am Wochenende irgendwie an ist und so weiter. Und das war immer mega krass, wenn ein neues Update rausgekommen ist für Minecraft, dann ging es mega ab. Und das war schon. Ja, wir haben Minecraft ist auch so eine auch Sache. ja, wir haben auch viel sag mal, LoL gespielt früher und da hatten wir auch irgendwann mal was aufgenommen, aber ich glaube, das ist Gott sei Dank nie auf YouTube gelandet. So ist, Ich wusste wäre ich nicht. fast in die E-Sports League für Roffel gekommen. Mich fast Für was? qualifiziert für Roffel. Was ist das? Ich Waffel? habe das. Kenne ich. Wow. Wow, okay. Wow. Wow. Boah, der war zu schwer. Ja, der war viel zu voll. Über mehrere Verdammt. Ecken war der. Alter. Der war viel zu intelligent. Ja. Das war das so ein Stimmungskiller. Viel zu intelligent. Wow. Ja. Ja. Wollen wir mal zu den Rubriken kommen. Ich habe ja quasi schon relativ viel peinliche Sachen erzählt, deswegen habe ich jetzt kein Guilty Pleasure mehr diese Woche. Ich auch nicht. Nee. Ich auch nicht. Nee. Ich finde, diese Rubrik sollten wir auch vielleicht unregelmäßig führen. Ja. Die nutzt sich sonst voll ab. Ich habe immer das Problem, ich weiß nicht, was so richtig, was ich da sagen kann, so was so richtiges Guilty Pleasure wäre. Wenn du dich jetzt gerne mit Grapefruitsaft einreibst oder so, das wäre ein Guilty Pleasure. Achso, okay. Oder Pressure. Guilty Pressure. Guilty Pressure. Wenn du dich mit Grapefruitsaft einreiben musst, zwanghaft, das ist Guilty Pressure. Aber das reicht schon, irgendein Lied, dass es dir eigentlich peinlich wäre, wenn man wüsste, dass du das gerne magst oder so. Nee, keine Ahnung. Dieses Lied, das so anfängt mit E, so ganz lang gezogen, und dann kommt Surprise. Und dann, ja. Du meinst, ich weiß auch nicht, wie das heißt. Shooting Stars. Ja, von den Back Raiders. Ja, wer will sagen? Das weiß ich gar nicht. Oh. Ich habe diese, die letzte Woche, war ich bei Kommilitonen eingeladen und wir haben dessen CD-Sammlung durchforstet. Und kennt ihr noch diese CDs von den Schlümpfen oder von den Chipmunks oder so? Oh, richtig scheiße. Oder SpongeBob. Oh, nervig. Wo dann so Songparodien eingesungen wurden auf Deutsch und mit Stimmverzerrung. Mit den Schlümpfen. Ja, genau. Und dann hatten wir irgendwie eine Schlümpf-CD gefunden und die haben den Song aus dem Song von Tic-Tac-Toe, Ich find dich schön, haben die den Song Ich find dich klasse gemacht. Und das ist schon mal ziemlich bescheuert. Aber dann geht das irgendwie los und niemand von uns hat das rausgekriegt, wie es eigentlich heißen soll. Wir haben es echt 10-mal oder so haben wir zum Anfang zurückgespult, weil wir immer verstanden haben, hallo Kinder, ist doch klar, ich bin kein Inder. Das kann doch jetzt irgendwie nicht sein, dass dieser Song damit anfängt. Warte, wie heißt das Lied? Ich finde dich klasse. Von den Schimpfen. Und dann habe ich irgendwie überlegt, ob es dafür einen Songtext gibt, um das nachzulesen. Gab es nicht. Stattdessen gab es eine Songrezension, beziehungsweise eine Albumrezension. Und die würde ich gerne einmal vortragen. Sie ist ein bisschen länger, aber sie lohnt sich. Das ist quasi mein Internetfundstück der Woche statt Guilty Pleasure. Und zwar zum Song Ich find dich klasse von Die Schlümpfe haben wir gefunden. Manchmal braucht man ein bisschen, um auf den Geschmack zu kommen. Bei mir war es bei Die Schlümpfe so. Die Schlümpfe sind für mich seit jeher großer Sport. Und deswegen sage ich, durch einen unverwechselbaren Stil hat sich Die Schlümpfe eine große Fangemeinde aufgebaut. Über Geschmack kann man nicht streiten. Entweder man mag die Schlümpfe oder man mag die Schlümpfe eben nicht. Das muss im Endeffekt jeder für sich selber entscheiden. Wer hatte zu dieser Zeit eigentlich keine Platten von die Schlümpfe? Fleiß zahlt sich nicht nur im richtigen Leben, sondern auch im Musikgeschäft aus. Auch vielleicht eine Platte zu nennen. Auch hohe Charten finde ich da. Volle Punktzahl. Denn auch live waren die Auftritte von die Schlümpfe eine klasse Show. Wer vor Ort war, hatte richtig Spaß. Super, 3 Ausrufezeichen. Fans dürfen weiterhin auf bestes Entertainment durch die Schlümpfe auf DVD auf. Den Fernseher werde ich mir dann für die nächsten 2 Wochen reservieren und dann läuft die DVD rauf und runter. Wenn die Schlümpfe in 20 Jahren zu den Evergreens zählt, hätte sich einmal mehr gezeigt, dass gute Mucke die Zeit überdauert. Mann, das wäre für einen alten Mann, in Klammern, der ich dann bin, eine später aber verdiente Auszeichnung. Das würde ja heißen, dass ich mit meinem Geschmack nicht alleine bin. Wenn Sie noch weitere Informationen zu Die Schlümpfe wünschen, empfehlen wir eine Suche bei Google. Die Schlümpfe und unser Team sagt Rocket. Fand ich eine gute Rezension. Das ist richtig geil. Aber scheinbar ja von den Schlümpfen. Ja, ne? Genau. Die kommt von Papa Schlumpf. Ah, okay. Das Musikmagazin heißt Der Flötenschwanz. Seid ihr jetzt geschockt, oder? Ja. Ja, ich weiß nicht so richtig, was ich darauf sagen soll. Ich habe mir sie angehört und die sagen wirklich Inder. Inder. So, warte, dann höre ich es mir auch mal an. Die sagen Inder, auf jeden Fall sagen die Inder. Also, ich hätte ja gern so ein Cross-Promo-Projekt von SpongeBob, den Schlümpfen und den Chipmunks. Oh, Crazy Frog. Ja. Alter, das wäre Crazy Frog. Jetzt müssen wir kurz warten, bis Finn den Song gehört hat. Das lassen die Stille. Achso, ja. Ich dachte, warum soll ich das stellen? Lassen wir jetzt kommen. Ja, bei mir war alles weg, deswegen habe ich gedacht, mein Internet wäre wieder abgebrochen. Brochen. Hä? Ich bin kein kein Inder könnte, oder kein Ninder oder kein Ninja oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Tja, man weiß es nicht. Nein, die sagen Inder, weil sich das reimt. Ja, aber das ist die erste Zeile von diesem Lied. Das muss ein Hit werden. Ja. Ich bin stolz auf mich. Warum? Ich habe zu Weihnachten so einen Kalender bekommen, wo man jede Woche so ein Doodle, so ein Dödel malen kann. Malte, weißt du, was ich meine? Das ist so, man hat so einen Vorschlag und dann muss man dazu Bild quasi füllen oder sowas. Also ein paar Striche sind vorgegeben oder irgendein Thema oder so, dann muss man das Bild vielleicht malen. Genau. Ach, wie das, was du mal veranstaltet hattest. Ja, genau, das ist das Dödelbuch dann geworden. Ja. Und das Wort, was heute, also diese Woche hier stand, war maßgeschneidert. Und daneben war einfach so eine Puppe, so eine Schneiderpuppe ohne Klamotten. Man sollte wahrscheinlich dann eine Klamotten dazu malen. Ich habe was viel Besseres gemalt, was richtig scheiße ist. Ihr dürft jetzt raten, was ich gezeichnet habe. Nein. Ein Bierkrug? Ja. Wow. Ist auch geil, dass wir jetzt über Musik wieder reden. Über der Podcast, in dem Lieder angehört und Bilder beschrieben werden. Ja. Ich hab's ja nicht beschrieben, aber es ist jetzt ein Maßkrug, der schneidert. Ein Schneider ist. Krass. Ja. Vom Maß geschneidert. Ja, easy. Ja gut, Songs der Woche. Ja, retten wir uns lieber in die in den sicheren Rubrikhafen. Genau. Da muss ich nochmal. Bei mir ist gerade, ich habe mal Spotify geöffnet und der Song, der mir gerade entgegen lacht, ist On the Floor von Jennifer Lopez. Oh, nee. Was? Ich weiß nicht, warum der hier ausgewählt ist. War ich irgendwie betrunken oder? Du, ich glaube, dass die 14% wirken schon. On the Floor. Da. I'm still Jennifer on the Floor. The hit on the floor. Ja gut, das ist auch nicht der Song der Woche, glaube ich. Das ist der Song meines Lebens, Leute. Das ist der Song meines Lebens. Zusammen mit Hipster und Lie. Ja. No fighting. Oh, Shakira soll jetzt Millionen in Spanien hinterzogen haben, ne? An Steuern. Wer? Shakira. Wo wir nicht mehr beim Thema Song der Woche wären. Oh nein, Shakira, don't do it. Komm, Shakira, lass uns doch. Please, Shakira, listen to us from the Käse for Podcast. Steuerhinterziehung is not good for your reputation. In Colombia and in Spain. And the rest of the world. Thank you for listening. Shakira. I still love you. Mein Songtrick der Woche. Soll ich anfangen? Ja. Ja, man muss auch hier mal ein bisschen politisch was sagen. Ja, das fang an. Wir haben eine Verantwortung bei der Zielgruppe. Und zwar habe ich zwei Tipps aus der gleichen Musikhör-Session wie Ich find dich klasse, du Inder. Kommt von den Doven. Der Song Die Doven. Ein Duo bestehend aus Olli Dittrich und Wiegald Boning. Und zwar der Song Ich baue dir ein Haus aus Schweinskopfsülze. Und Oh Gott. ein wirklich guter Song ist noch My Oh My von den Punch Brothers. Ist beides gute Okay, kenne ich Songs. beides Beides nicht. gute Songs. Für das, was sie sein wollen, beides ihre Daseinsberechtigung. So, jetzt bin ich dran. Da bin ich jetzt dran. Genau, ich habe drei. Einmal Electric Feel von MGMT. Das ist uralt, das ist von 2009, glaube ich. Oder so. Dann einmal, was ich euch schon gezeigt habe, dieses Shut Me Down von Haute oder Haute oder wie man auch das ausspricht. Ich bin kein Franzose. Ich glaube, Oat, weil die Franzosen sind. Ich habe die gegoogelt Und neulich. ja, glaube ich auch. Genau, und Uprising von Fakia oder Fakia oder keine Ahnung, ist ja auch irgendein Franzose. Also wie Fake und dann mit AR noch am Ende. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Und Simon ist raus. So, ja. Okay, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier an dieser Oh, Stelle, du hast ne? richtig geil abmoderiert. Sehr gut. Nächstes Mal machst du Anmod. Jo. Da bist du jetzt für qualifiziert. Alles klar, Tschüss. ciao, ciao. Achso, ja, genau, tschüss. Warte, der Punkt da. Okay, ich habe aufgehört und zwar jetzt gleich, aber das muss jetzt alles rausschneiden. Tschüss.